Wir schreiben das Jahr 50 vor Christus. Ganz Gallien ist von den Römern besetzt. Ganz Gallien? Nein. Ein von unbeugsamen Galliern bevölkertes Dorf hört nicht auf, dem Eindringling Widerstand zu leisten. Und das Leben ist nicht leicht für die römischen Legionäre, die als Besatzung in den befestigten Lagern Barbarorum, Aquarium, Laudanum und Kleinbonum liegen. Cäsar ist außer sich. Nein, so kann das nicht weitergehen. Dieses aremurikanische Dorf gibt die römische Staatsgewalt fortwährend der Lächerlichkeit preis. Die Moral meiner Truppen ist auf den Tiefpunkt angelangt. Ich werde zum Gespött meiner Feinde im Senat. Wir müssen etwas unternehmen. Gaius Musencus, du bist Chef meiner Geheimpolizei. Tu was! Nun, die Geheimnisse der Druiden wandern nur vom Munde des einen Druiden zum Ohr des anderen Druiden. Das ist eine bekannte Tatsache. Na und? Ganz einfach. Nur ein Druide, der nicht nur Druide, sondern gleichzeitig Spion ist, kommt an das Rezept dieses sagenhaften Zaubertranks, der unbesiegbar macht, heran und kann es an uns weitergeben. Und unter meinen Druiden habe ich einen solchen Druiden, O Cäsar. Worauf wartest du noch? Bring ihn her! Er ist dicht neben dir, Cäsar. Du brauchst nicht mehr Statue zu spielen. Steig von deinem Sockel. 006. Hä? Na, was? Jetzt spioniert man mich schon in meinen eigenen Gemächern aus? Aber, das war nur eine kleine Probe, um dir den Einfallsreichtum meines besten Geheimagenten vorzuführen, O Cäsar. 006 ist 6-mal durch das Druidenexamen gefallen, daher der Name. Bei seinem 7. Versuch hatten es die Prüfer satt und die Approbation als Druide wurde ihm erteilt. Seitdem ist er aus Rache und Gewinnsucht der beste Druidenspion geworden, den es überhaupt gibt. Sehr gut. Bring mir das Geheimnis dieses wunderbaren Zaubertranks und ich kündige das Triumvirat auf. Werde Alleinherrscher im ganzen Römischen Reich und ihr habt ausgesorgt. Geht! Vor der Tür bespricht der Chef der Geheimpolizei letzte Einzelheiten des Einsatzes mit seinem Spion. Du wirst zur Stunde noch nach Gallien aufbrechen. Ich möchte dir dies hier anvertrauen. Es handelt sich um eine dressierte Fliege. Du kannst dir jederzeit eine auf Mikropapyrus geschriebene Nachricht mitgeben, die sie mir in Rekordzeit überbringen wird. Außerdem übergebe ich dir eine Schriftrolle mit Instruktionen, die du aber erst liest, wenn du die Mauern von Rom hinter dir gelassen hast. Ich habe verstanden. 006 macht sich sofort auf den Weg. Vor der Stadt liest er natürlich als erstes die Schriftrolle. Warum Cäsar geben, was wir selbst behalten können? Der Zaubertrank macht uns unbesiegbar und wir beide werden der Doppeladler des ganzen Römischen Reiches sein. Musencus. P.S. Wenn du diese Zeilen gelesen hast, wird sich das Papyrus von selbst zerstören. Cäsar und Musencus sind doch die reinsten Gimpel. Der einzige Geier des ganzen gallo-germanischen Reiches werde allein ich. Ja, oh, ja. In dem kleinen gallischen Dorf an der aremurikanischen Küste, in dem Asterix und seine Freunde wohnen, nimmt das Leben seinen normalen, friedlichen Verlauf. Asterix und Obelix verspeisen zum Frühstück gerade ein Wildschwein. Ja, einen schönen guten Morgen, Miraculix. Ja, geht so. Ich finde, unser Druide benimmt sich heute Morgen ganz schön merkwürdig. Ja, er hat noch nicht mal vom Wildschwein probiert. Doch auch andere laufen an diesem Morgen bei Miraculix auf. Grüß dich, Druide. Ich habe eine kleine Cervisia kaltgestellt. Lass uns einen zusammenheben. Nein, Majestix, keinen Durst. Ja, was habe ich ihm denn getan? Miraculix, ich habe hier einen Fisch für dich. Ganz frisch, direkt aus Massilia. Da bleibt dir die Spucke weg. Außer Fressen und Saufen habt ihr wohl gar nichts mehr im Kopf, wie? Bitte? Die Dorfgemeinschaft ist verwirrt. Mit Miraculix stimmt was nicht. Über irgendwas zermartert er sich das Gehirn. Sogar einen Fisch hat er von mir ausgeschlagen. Das sagt alles. Für mich ist das stinknormal. Wenn Miraculix Schwierigkeiten macht, müssen wir ihm helfen. Asterix, geh ihm doch mal heimlich nach. Vielleicht entdeckst du den Grund für sein seltsames Verhalten. Das tut Asterix. Er folgt dem Druiden bis zum Strand. Dort läuft Miraculix auf und ab, bis die Sonne untergegangen ist. Wenn er nicht kommt, wird es schlimm. Fürchterlich, schauderhaft, katastrophal. Asterix erstattet Bericht. Und dann hat er noch gebruddelt. Gebruddelt hat er fürchterlich, schauderhaft, katastrophal. Wenn Miraculix sowas Schlimmes befürchtet, ist es nahe daran, dass uns der Himmel auf den Kopf fällt. Aber dann kommt der nächste Morgen. Alles herkommen! Epiderma ist der Phönizier, hat am Ufer angelegt. Na, endlich ist er da. Einen schönen guten Morgen, Asterix. Herrlicher Tag heute, nicht wahr? Bitte? Majestix, du musst mich noch von deinem neuen Fass Cervisia kosten lassen, nicht vergessen. Aber sicher. Verleih nix. Deine Fische duften heute ungemein appetitanregend. Hä? Dann war es wohl nur Epidermais mit seinen Waren, auf den Miraculix so gewartet hat. Jawohl, mein Herr. Er hat das Aroma meiner Fische ausdrücklich gelobt. Das ist es ja gerade, was mich stutzig macht. Wer so weit ist, muss sich bereits mit Selbstmordgedanken tragen. Unten am Strand hat Epidermais, der reisende Händler, seinen Verkaufsstand aufgebaut. Hallo, Epidermais, alter Gauner, bist du endlich da? Hallo, Kuli. Seid gegrüßt alle miteinander. Die Sehnsucht nach euch hat mich seit der letzten Reise nicht mehr losgelassen. Schau, was ich aus Tyros mitgebracht habe, speziell für euch. Und natürlich hast du mir auch das mitgebracht, was ich das letzte Mal bei dir bestellt habe. Könntest du mir einen Tipp geben, was das war? Steinöl, natürlich, was denn sonst? Beim großen Ball, Melkart. Ich wusste doch, dass ich was vergessen habe. Wie bitte? Nur keine Aufregung. Dafür biete ich Purpur, Weihrauch, Gewürze, kostbare Steine. Nein! Steinöl brauche ich! Steinöl! Das ist ein Herzanfall. Ich kenne das. Mein Schwager bekam genau dasselbe, als der römische Quästor bei ihm die Steuern eintreiben wollte. Schnell, Obelix, wir müssen ihn in seine Hütte bringen. Man bettet Miraculix auf sein Lager. Ich bin ganz verzweifelt. Wie kann man sich nur wegen dieses ordinären Steinöls in einen solchen Zustand reinsteigern? Was ist denn das eigentlich, Steinöl? Es ist ein Öl, das aus felsigem Boden hervorquillt, daher der Name. Und das man vor allem in Mesopotamien findet. Man nennt es auch Naphtha. Naphtha? Und was ist das Besondere an dem Öl? Nichts. Man verwendet es in Öllampen als Brennstoff, aber nicht oft, weil es so stinkt. Ich mach mir echt Sorgen. Der Gesundheitszustand unseres Miraculix will sich nicht bessern. Und es ist kein Zaubertrank mehr da zur Heilung. Eile und hole einen Druiden, Asterix. Wie der Zufall es so will, treffen Asterix und Obelix im Wald auf 006. Idefix! Idefix! Bei Fuß, am Galli! Wer bist du? Woher kommst du? Was machst du? Ich heiße 006 und bin fahrender Druide. Ich komme von nirgendwo und biete mein Wissen und Können jedem an, der es braucht. Kriegst du auch einen Druiden wieder hin, der auf einem Ölstein ausgerutscht ist? Ja, das ist zwar ein etwas seltener Unfall, aber ich glaube, da kann ich helfen. Ein Glück, dass wir dich getroffen haben. Komm mit. Kurz darauf erreichen sie das Krankenlager in der Hütte von Miraculix. Er ist immer noch nicht bei Besinnung. Ich bin wirklich beunruhigt. Hier, in dieser Flasche habe ich ein Mittel, das ihn wieder auf die Beine bringt. Das ist gut da. Was ist das? Ja, das ist ein alter Schnaps aus Kaledonien. War wohl etwas stark. Es ist besser, ihn mit Wasser und ein paar Eiswürfeln zu verdünnen. No, trink mal noch ein Tröpfchen. Trink mal noch ein Tröpfchen. Aus dem Aalehinkeltöpfchen. Operation gelungen, Patient sinkt. Bravo! Bald darauf ist Miraculix wieder ernüchtert und von Sorgen geplagt. Ihr fragt euch, warum ich diesem Steinöl so viel Bedeutung beimesse. Nun ja, ohne es, ohne das Petroleum, gibt es keinen Zaubertrank mehr. Aber was gibt es denn da für eine Verbindung zwischen dem Öl und unserem Trank? Es ist einer der vielen, vielen Rohstoffe, aus denen der Trank besteht. Und ich habe keinen einzigen Tropfen mehr davon. Auch wenn ich nur einen einzigen Tropfen für die Zubereitung des Tranks brauche, ohne ihn geht es einfach nicht. Das ist ja schrecklich. Was soll nur aus uns werden? Da kann ja nur noch Obelix für die Sicherheit des Dorfes garantieren. Wir haben schon ganz andere Sachen durchgestanden. Und wenn unser Chef zustimmt, werde ich nach Mesopotamien gehen und das Steinöl herbeischaffen. Ja. Und ich? Du musst hier bleiben. Falls die Römer angreifen, musst du das Dorf verteidigen. Oh nein, nein, oh nein, oh nein. Ich will auch nach Metopo. Jedenfalls will ich auch dahin gehen, wo Steine aus dem Öl kommen. Obelix hat recht. Zwei sind beileibe nicht zu viel, um die Fairnisse einer so langen Reise zu überwinden. Und in der Zwischenzeit können wir nur hoffen, dass keiner von Cäsars Spionen unsere entsetzliche Schwäche entdeckt. Cäsar würde für diese Information zwar eine Menge zahlen, aber ich gehe da anders vor. Kurz darauf am Strand. Epidermais, kannst du uns nicht dahin bringen, wo man dieses Steinöl findet? Nicht bevor ich meinen gesamten Warenbestand verkauft habe. Und wenn Obelix und ich dir garantieren, dass wir unterwegs deine ganze Ware losschlagen? Dann ist alles klar. Zur gleichen Zeit... Miraculix, würdest du mir, da ich auch Droide bin, das Rezept des Zaubertranks geben? Und was würdest du damit tun? Es würde mir ermöglichen, den Schwachen und den Unterdrückten etwas mehr Gerechtigkeit zu verschaffen. Wenn ich nicht mehr alle Ingredienzien zusammenbringe, aus denen das Rezept besteht, dann vielleicht. Doch ich bin überzeugt, dass Asterix mir das Steinöl beschafft. Also muss ich verhindern, dass Asterix und Obelix ihr Ziel erreichen. Recht hast du, Miraculix, recht hast du. Übrigens würde ich auch gern zu dem Gelingen beitragen. Und wenn niemand etwas dagegen hat, gehe ich mit nach Mesopotamien. Es kommt der Tag des Abschieds. Vergesst nicht, unser Schicksal liegt in euren Händen. Denn ohne Zaubertrank sind wir weg vom Fenster. Du sagst es, du Dickmops. Hier, Asterix, ich habe doch noch ein Fläschchen Zaubertrank gefunden. Und hüte dich vor 006. Eine innere Stimme sagt mir, dass wir ihm nicht trauen dürfen. Keine Angst, keine Angst. Ich halte die Augen offen. Kaum ist der Segler des Epidermais in See gestochen, da entlässt 006 aus einer Luke die dressierte Kurierfliege mit einer Nachricht für Musenkuss. Und dem fällt sie in die Suppe. Die gibt eine Fliege in der Suppe. Ach so, der Kurier, her mit dem Papyrus. Mal sehen, was 006 mir schreibt. Bin auf phönizischem Schiff zusammen mit unbeugsamen Galliern auf Fahrt nach Mesopotamien, verhindert mit allen Mitteln, dass das Schiff Bestimmungshafen erreicht. Aha. 006 wird seine Gründe dafür haben, dass diese Fahrt scheitern soll. Ich werde alles Notwendige voranlassen. Und du wirst Stantepede zu 006 zurückkehren. Los, schwirr ab! Musenkuss informiert Cäsar. beim Jupiter! Die werden merken, was Cäsars Zorn bedeutet. Man soll meine Flotte zusammentrommeln. Ich will, dass alle Häfen des Binnenmeeres blockiert werden. Ich habe vor, ein Netz aufzubauen, durch dessen Maschen nicht einmal eine Fliege schlüpfen kann. Das phönizische Schiff kreuzt unterdessen auf dem Binnenmeer. Nachdem Asterix und Obelix die Piraten noch überredet haben, Epidermais gesamte Ware anzukaufen. Dann versenken wir auch euer Schiff nicht. Her mit dem Zeug! Und ein paar Römerschiffe zu Feuerholz verarbeitet haben, erreichen sie schließlich den Hafen von Tyros. Doch der wird von 2 Ruderern, 3 Ruderern, 4 Ruderern und etc. Ruderern blockiert. Und vor Sidon, Byblos und Arad bietet sich das gleiche Bild. Was nun? Asterix, ich hab Hunger. Da weiß ich jetzt keinen Rat. Bis Tyros hätten die Vorräte gereicht. Inzwischen sind uns die Lebensmittel ausgegangen. Wir haben nur noch einen Topf. Oh. Her damit, das ist besser als gar nichts. Über eins bin ich mir im Klaren. Die Römer sind gewarnt worden und kennen das Ziel unserer Reise. Aber wie ist das möglich? Wir sind doch die Einzigen, die... Wie geht was? Wenn ich eins hasse, dann sind es wirklich Fliegen in der Suppe. Aber das ist ja die Fliege. Mir macht das gar nichts aus. Ich könnte keiner was zuleide tun. Und die hier, ja, braucht sogar Pflege. Ihr gestattet, dass ich mich zurückziehe. Der spinnt, der Druide. Unter Deck liest 006 die Nachricht auf dem Mikropapyrus. Es muss dringend was geschehen. Cäsar wird ungeduldig und die Löwen haben einen Riesenhunger. Musenkuss. Die Gallier werden es sicher nicht dabei bewenden lassen. Ich werde Rom vorschlagen, alle Vorräte an Steinöl in Palästina vernichten zu lassen. Ja. Das schreibt man ja mit E und nicht mit E. Es ist Nacht geworden. Und an Deck beratschlagt man über das weitere Vorgehen. Es tut uns schrecklich leid, dass wir dir so viel Ärger machen, Epidermais. Ach, das freut mich doch, den Römern ein Schnippchen schlagen zu können. Außerdem fahren wir morgen an der Küste des Königreichs Judäa entlang. Ich verspreche euch ein sehr gastliches Stückchen Erde für eure Landung. Gibt's da Wildschweine? Obelix! Aber er hat doch gesagt, es sei ein gastliches Stückchen Erde. Und wir geben unseren Gästen doch auch immer Wildschweine. Am nächsten Morgen setzt Epidermais seine Passagiere am Strand ab. Das ist das gelobte Land, Asterix. Geh nach Jerusalem und besuche Samson Himmelskorus. Der ist mein Lieferant. Bei dem wirst du Steinöl bekommen. Danke, Epidermais. Vielleicht auf bald. Ich hoffe es. Eure Gesellschaft ist mir stets eine Bereicherung. Und ich habe immer noch Hunger. Vielleicht gibt es hier ja doch Wildschweine. Das Wichtigste ist erstmal, dass wir den richtigen Weg finden. Da, guck mal, da kommt jemand. Ja. Vielleicht kann er uns helfen. Ja. Hallo, mein Freund. Kannst du uns den Weg nach Jerusalem weisen? Mein Esel und ich sind auf dem rechten Weg dorthin. Schließt euch mir an. Ich heiße Josua. Josua Steinmasel. Ich bin Asterix. Und das sind Obelix, Idefix und der Druide 006. Wir kommen von Gallien und wollen bei dem Kaufmann Samson Himmelskorus Steinöl kaufen. Ich hätte nie gedacht, dass jemand wegen einer solchen Kleinigkeit so weit reist. Gibt es hier viele Römer? Oh, weniger als in Phönizien, das ja römische Provinz ist. Wir sind ja nur Protektorat. In Jerusalem sind nur wenige Römer stationiert. Nachdem die kleine Gruppe einige Zeit gewandert ist... Lasset uns hier rasten. Du Asterix, was sagt ihr davon Fasten? Ihr könnt an meinem Mahl teilhaben, aber ich habe nur gedörrte Früchte. Wir wollen eure Güte nicht missbrauchen. Ihr hättet nicht zufällig Wildschwein, von mir aus auch gedörrt. Was ist das, Wildschwein? Singularis porcus gehört zur Gattung der dickhäutigen, paarhufigen Säugetiere, in Gallien heimisch und ungeheuer wohlschmeckend, im Wildschwein. Obelix. Schwein? Das ist nach unseren Gesetzen absolut verboten. Und außerdem dürfen auch alle anderen Sorten Fleisch nur gegessen werden, wenn die Tiere nach jüdischen Riten geschlachtet worden sind. Ihr könnt es mit dem Fasten halten, wie ihr wollt. Aber dann kann es euch passieren, dass ich schwach werde. Ein paar Tagesmärsche später kommt man endlich vor den Toren Jerusalems an, der hochgebauten Stadt, die zum Ziel von Reisenden aus aller Herren Länder werden soll. Shalom, Jesaja. Alles beim Alten? Ja, außer dass die Römer die Besatzung verdoppelt haben und sämtliche Stadttore streng überwachen. Was suchen sie denn? 3 Gallier und einen Hund. Und ich anstelle deiner Freunde wäre sehr vorsichtig. Es läuft, es läuft, es läuft. Die Botschaft ist wiederum gut angekommen. Er hat recht. Wir werden uns von dir trennen, Josua, sonst kriegst du noch Ärger. Warum werdet ihr von den Römern gesucht? Sie wollen verhindern, dass wir Steinöl kaufen und es nach Gallien bringen. Aber damit richten sie ja den Einzelhandel zugrunde. Folgt mir. Ich führe euch zu einem Freund in einer Stadt nahe bei Jerusalem. Die Römer würden nicht im Traum darauf kommen, euch dort zu suchen. Heute Nacht werden wir schon einen Weg finden, euch in die Stadt reinzuschmuggeln. Warum nimmst du die Gefahr auf dich und hilfst uns, Josua? Ob wir nun Judäa, Samariter oder Gallier sind, wir müssen vor den Römern auf der Hut sein und denen helfen, die gegen sie kämpfen. In einer Stadt, die Bethlehem oder so ähnlich heißt, schlafen sich die Gallier im Stall des Freundes von Josua erstmal aus. Mitten in der Nacht werden sie geweckt. Es ist Zeit. Kommt. Meine Freunde erwarten euch auf den Mauern von Jerusalem. Wenig später haben sie die Stadtmauer erreicht, von der ein Seil herabhängt. Seid leise. Ich habe Angst, dass uns die Römer entdecken. Da müssten eher die Römer Angst haben. Ich muss ein Mittel finden, um die Wachen zu alarmieren. Ich muss ganz einfach. Und als 006 nach Asterix das Seil emporklemmt, lässt er sich plötzlich fallen. Au, au, mein Fuß, mein Fuß, mein Fuß. Obelix, pass auf. Ach, der soll sich nicht beklagen. Da sind sie. Nehmt sie fest. Die Römer. Klasse, Klasse, Klasse. Schnell, rauf auf die Mauer. Jetzt sind die Wachen alarmiert. Hier. Naja, aber eins muss man sagen. Jedenfalls sind das hier keine allzu wachen Typen. Ich finde auch, die lümmeln sich recht schlaff am Boden rum. Kurz darauf haben die Freunde ohne 006, der noch im Land der Träume weilt, die Stadtmauer überwunden und eilen durch die Gassen. Bei Jehova, ihr und die Römer, das war wie David gegen Goliath. Die haben vielleicht eine Tracht Prügel eingesteckt. Ja, und ich bin gar nicht böse darüber, dass ich dabei diesen Druidenspion losgeworden bin. Wir kommen jetzt zum Kaufmann Himmelschorus. Nach einem kurzen Klopfen wird ihnen aufgetan. Ich bring die Kunden, die von weit her kommen, Samson. Ja, wir brauchen Steinöl und haben es sehr eilig. Uiuiuiuiuiui. Tja, nun, die Römer haben gerade unsere gesamten Vorräte verbrannt. Ich befürchte, ihr werdet im ganzen Land keinen Tropfen mehr finden. Aber das Steinöl ist lebensnotwendig für uns und wir müssen unbedingt was davon nach Gallien bringen. Nun, dann müsst ihr da suchen, wo man es findet. In der Gegend von Babylon in Mesopotamien. Ist das weit weg? Circa, sagen wir 30 Tagesmärsche. Außerdem müsst ihr durch die Wüste. In die Wüste? Hat mich bisher noch keiner geschickt. Mein Freund hat es. Ich bin sicher, dass ich das auf dem schnellsten Wege hinter mich bringe. Ein Gehilfe von Samson Himmelschorus bringt die Freunde auf den Weg. Wir haben den Rand der Wüste erreicht. Ich muss euch jetzt verlassen. Der Weg nach Mesopotamien ist ganz einfach. Immer geradeaus, der aufgehenden Sonne entgegen. Und nochmals vielen Dank, Saulus Niezahle. Wüste. Das heißt auf der einen Seite brütend heiße Sonne, auf der anderen Seite eiskalte Nächte. Spät, die Wüste. 30 Tage so weiter. Das wird schön langweilig. Deckung! Wer seid ihr? Wir sind Gallier. Ihr müsst schon entschuldigen, aber wir haben euch für Arkadier gehalten. Wir Sumerer liegen nämlich mit denen im Krieg. Das nächste Mal informiert euch gefälligst vorher. Sehen wir vielleicht aus wie Arkadier? Die Freunde ziehen weiter. Ganz schön heiß hier, Obelix. Die Spinnen, die Sumerer. Deckung! Wer seid ihr? Wir sind Gallier. Ach, würdet ihr bitte entschuldigen, aber wir haben euch für Hethiter gehalten. Wir Arkadier liegen nämlich mit denen im Krieg. Dann lasst uns gefälligst da raus. Sehen wir vielleicht aus wie Hethiter? Und ich hab gedacht, uns wird's langweilig. Die Spinnen, die Arkadier. Deckung! Wer seid ihr? Gallier! Entschuldigt bitte vielmals, aber wir haben euch für Assyrer gehalten. Wir Hethiter liegen nämlich mit denen im Krieg. So. Die Spinnen, die Hethiter. Ich sag's ja, die Wüste lebt. Deckung! Wer seid ihr? Gallier! Und ich weiß schon, ihr seid Assyrer und entschuldigt euch tausendmal. Und für wen habt ihr uns denn gehalten? Naja, für Meder. Die Spinnen, die... Schluss jetzt! Ich kann den Spruch nicht mehr hören! Wie? Also, der spinnt, der Asterix. Asterix, ich habe Durst. Trink Wasser. Geht nicht, ist keins mehr da. Ein Pfeil hat den Wasserschlauch durchbohrt. Den Wasserschlauch durchbohrt? Nein, ohne Wasser werden wir Babylon nie erreichen. Das heißt kein Steinöl. Und auch kein Zaubertrank. Obelix, jetzt ist alles aus. Es sei denn, es kommt noch jemand und rettet uns. Vorhin hast du noch gejammert, dass dir hier zu viel los ist. Obelix, du tötest meine Nerven. Ach, was? Schau mal, was Idefix da macht. Das sieht aus, als hätte er da was gefunden. Vielleicht hat er eine Quelle entdeckt. Ja, warum denn nicht? Idefix kann alles Mögliche finden. Man muss ihm nur den Auftrag geben. Ja. Eine Quelle. Aber ganz schwarz. Dieses Wasser kann man ja unmöglich trinken. Das ist kein Wasser, das ist Öl. Steinöl. Nein. Wunderbar. Jetzt brauchen wir gar nicht mehr nach Babylon. Ich hab's ja gleich gesagt, dass Idefix einfach alles findet. Also ich flick jetzt das Loch im Wasserschlauch. Der wird mit Öl gefüllt und dann nichts wie raus aus der Wüste. Ja, wir gehen im Hafen von Tyrus zu Epidermais und fahren mit ihm wieder nach Gallien. Ja, worauf warten wir noch? Zur gleichen Zeit beim Präfekten Klasses in Tyros. Wer bist du? Was willst du, Fremder? Ich bin Abgesandter Cäsars und bringe dir folgende Botschaft. Du sollst Befehl geben, dass alle Handelsschiffe, die nach Gallien auslaufen wollen, zerstört und auf Grund gesetzt werden. Nun gut, wie du meinst. Auf diese Weise schneide ich den beiden Galliern endgültig den Weg ab. Nach tagelangem strapaziösem Marsch durch die Wüste erreichen Asterix, Obelix und Idefix schließlich Tyrus. Um sich zu tarnen, ziehen sie die Kleider über, die Himmelschorus ihnen vorsichtshalber mitgegeben hat. Dann wagen sie sich in die Hafenstadt. Hier wimmelt's nur so von Römern. Wie sollen wir in dem Durcheinander nur Epidermais finden? Warte, ich habe eine Idee. Entschuldigung, Soldat. Hm? Wo bitte geht's zu Epidermais? Dem phönizischen Händler? Der hat sein Warenlager am anderen Ende vom Hafen. Ihr könnt es gar nicht verfehlen. Nur immer gerade. Siehst du, Asterix? Kommt immer drauf an, in welchem Ton man die Leute anspricht. Bravo, bravo. Mit deinen durchschlagenden Ideen haben wir jetzt sicher bald die ganze römische Garnison von Tyrus auf dem Hals. Ja, natürlich, natürlich. Ja, wenn die Idee einmal nicht von Herrn Asterix kommt, ne? Wir sind da. Epidermais. Schnell, Anker lichten, wo ist dein Schiff? Es gibt kein Schiff mehr. Wie, was? Kein Schiff mehr? Die Römer haben es auf Befehl von Julius Cäsar verbrannt. Ausgebotet haben sie mich. Und ich kann jetzt da sitzen und in Verzweiflung versinken. Oh, ich hätte mir denken können, dass 006 die Hände im Spiel hat und die Römer es verhindern wollen, dass wir nach Gallien zurückkehren. Hier müssen sie sein! Durchsucht das Lager! Eine Falltür? Folgt mir. Zum Schutz vor den römischen Quästoren und ihren Steuern habe ich diesen Tunnel graben lassen, der hier in diesem unterirdischen Lager endet. Ich bin sozusagen in den Untergrund gegangen. Hier sind wir direkt unter dem Hauptkai und, Ironie des Schicksals, direkt gegenüber der Admiralsgaläre von Julius Cäsar. Cäsar ist hier? Nein. Aber er hat seine Galeere dem Chef des Geheimdienstes zur Verfügung gestellt. Der ist hergekommen, um eure Festnahme zu überwachen. Ich habe eine Idee. Alter Nachäffer. Sind deine Matrosen einsatzbereit, Epidermais? Ja. Also, dann trommle sie zusammen. Ich sag dir, was wir machen werden. Nachdem Obelix den Weg auf die Galeere geebnet hat, wird schnell die Ladung an Bord gebracht. Und in der eigenen Kajüte gibt es ein überraschendes Zusammentreffen. Ja, da treffe ich ja einen alten Bekannten. Asterix. Der Gallier. Obelix betätigt sich als eine Art Vorläufer des Außenbordmotors und schiebt die Galeere aus dem Hafen, während Musenkus und 006 unter Deck eingesperrt sind. Ach, wenn das Julius wüsste. Meinst du vielleicht, das schreibe ich ihm? Oh nein. Der wird sogar jubeln, wenn er meine Botschaft liest. So, hier, mach eine Fliege, Jette. Frage meinen Racheplan nach Rom. Später in Rom. Eine Nachricht für mich? Die unbeugsamen Gallier haben keinen Zaubertrank mehr und können auch keinen mehr herstellen. Jetzt kann deine Legionen nichts mehr daran hindern, ganz Gallien zu erobern. 006. Schnell! Gebt Befehl, das Dorf der unbeugsamen Gallier sofort anzugreifen und die Geschichte zu beenden. Musik. Bald darauf nähert sich Cäsars Admiralsgaleere mit den Freunden an Bord dem arimorikanischen Ufer. Du kannst so verschlagen sein, wie du willst, aber das Steinöl bringen wir doch nach Gallien 006. Das werden wir ja sehen. Nein, nicht so. Obelix nicht. Doch Obelix macht kurzen Prozess und springt 006 einfach ins Kreuz. Der hat aber den Wasserschlauch mit Öl im Arm und der hält den Druck nicht aus. Es ist gut. Das Steinöl ist gut. Kurz darauf werden die Freunde von Epidermais mit dem Versprechen an Land gesetzt, bei seinem nächsten Besuch Steinöl mitzubringen. Und als die beiden verzweifelten Gallier das Dorf erreichen, bietet sich ihnen ein verblüffendes Bild. Ich schmeiß dich heim, du Fliegengewicht. Ab wann gilt nochmal der vorgezogene Ruhestand für Legionäre? Aber die kämpfen ja ohne Zaubertrank. Und ohne uns? Das ist ungerecht. Miraculix, was ist denn los? Da ist ja wohl ein Wunder geschehen. Oh, Asterix, wie war denn die Reise? Ach, ich bin verzweifelt. Es ist mir nicht gelungen, Steinöl mitzubringen. Was für ein Zeug? Naja, Steinöl. Das, was du unbedingt brauchst, um wieder Zaubertrank brauen zu können. Ach ja, das Petrauleum. So wichtig war das gar nicht. Nach ein paar Versuchen ist es mir glücklicherweise gelungen, es durch rote Rübensaft zu ersetzen. Ist genauso wirksam und geschmacklich absolut eine Verbesserung. Asterix, ist dir nicht gut? Doch nach einem Schluck Zaubertrank, den Miraculix dem kleinen Krieger einflößt und der tatsächlich wesentlich besser schmeckt als früher, ist Asterix schnell wieder auf den Beinen. Die beiden Mieslinge Musenkuss und 006 werden Cäsar per Einschreiben zugestellt. Und dann ist es wieder soweit. Unter sternklarem Himmel feiern die unbeugsamen gallischen Gesellen die Rückkehr ihrer Helden. Hallo, Asterix! Erzähl uns ein wenig von deiner Odyssee! Na gut, also, angefangen hat es. Wir schreiben das Jahr 50 vor Christus. Ganz Gallien ist von den Römern besetzt. Ganz Gallien? Nein. Ein von unbeugsamen Gallien bevölkertes Dorf. Hör!